Die Aufgabe der spätmittelalterlichen gelehrten Fälscherzunft bestand nicht darin, hier oder dort in die unangetastet bleibende echte Überlieferung ein unechtes Stück einzuschieben. Denn auf so leichte Art wurde der Endzweck der Aktion nicht erreicht. Die Aufgabe bestand vielmehr darin, die ganze deutsche mittelalterliche Vergangenheit nach einem bestimmten Grundplan umzugießen und dann von Grund auf neu zu formen. Auf die tatsächliche Überlieferung, wie sie da war, ist bei diesem Umguss und dieser Neuschöpfung nur wenig Rücksicht genommen. Ausschlaggebend war einzig der von der Genossenschaft vorgezeichnete neue Grundriss, nach dessen Angaben der Neuaufbau erfolgte. Unbarmherzig sind dabei alle Bestände der wirklichen Geschichte niedergerissen, verändert oder ganz beiseite geschoben worden. Auf der nunmehr chaotischen Fläche wurde dann ein gewaltiger pseudohistorischer Bau errichtet. Das wirkliche Gebäude unserer deutschen mittelalterlichen Geschichte, wie es einstmals stand, wurde abgerissen und seine einzelnen Steine teils für den Neubau verwertet, teils vernichtet. Auf eine neue geistige Architektur kam es den Fälschern an. Die alte Architektur, der national-germanische Grundriss der mittelalterlichen Geschichte, behagte den Fälschern nicht. Der Schwerpunkt der mittelalterlichen Geschichte musste ja aus der germanischen Welt in die romanische verlegt werden. So wurde an die Stelle wirklicher Überlieferung, die den Urhebern der Aktion gleichgültig war, weil sie nun einmal nicht als geforderter geschichtlicher Beleg für ihre theologischen und politischen Theorien verwendbar war, eine neue, zum großen Teil erdichtete Geschichtswelt gesetzt. Die Überlieferung, wie sie uns nun heute in literarischen und urkundlichen Zeugnissen des frühen Mittelalters geboten wird, stellt aufs Ganze gesehen größtenteils nichts anderes dar als einen vielbändigen, geschichtlich aufgeputzten Tendenzroman, in welchem ein großer Bestandteil der Personen und Begebenheiten entweder umgeschmolzene Teile echter Geschichte oder ganz erdichtete Fakten ausmacht. Um auf unser Spezialthema zurückzukommen, bedeutet das, auch die ganze Chronologie des früheren deutschen Mittelalters ist umgeschmolzen, verändert, neu fundiert und erdichtet worden. Es folgt ja schon aus dem Begriff der universalen Aktion, dass auch die gesamte Chronologie mit in den Umschmelzung- und Neuschöpfungsprozess verwickelt werden musste. Die Fälscher sahen sich genötigt, auch alle Zeitbestimmungen zu modifizieren bzw. neu zu erfinden. Die Chronologie stellte ja den Rahmen, das stützende Knochengerüst der neu zu schaffenden Geschichte dar. Die Frage, wie konnten den Fälschern der genossenschaftlichen Aktion so große chronologische Fehler, wie sie uns zum Beispiel in den Datierungen der Königsurkunden begegnet sind, unterlaufen, da sie doch nach einem Plan arbeiteten, findet ihre Beantwortung in dem Hinweis auf die ungewöhnlich schwierige Situation, die vorlag. Man versetzte sich in die Lage. Ein echter chronologischer Rahmen war für die Fälscher faktisch nicht mehr vorhanden. Echte Zeitbestimmungen konnten nur Verwendung finden, soweit sie sich als für den neuen Grundriss der zu schaffenden Geschichte als noch hier und da tauglich zeigten. Es lag also die Aufgabe vor, fast die ganze Chronologie durch alle Jahrhunderte des Mittelalters neu zu fundieren, was darauf hinauslief, Zeitbestimmungen aus dem Nichts zu ersinnen. Die Genossenschaft musste im Großen so verfahren wie etwa der Wiener Fälscher der Fabelfürstenreihe mit seiner Datenreihe im Kleinen verfuhr. Aber diese Schaffung der neuen mittelalterlichen Chronologie gleichsam aus dem Nichts war der allerschwierigste Punkt der universalen Aktion und nach dieser Seite hin ist sie denn auch kläglich gescheitert. Die ungeheure Schwierigkeit lag ja darin, es war nicht bloß eine neue Zahlenreihe der Herrscherjahre deutscher Könige und Kaiser zu schmieden, es mussten noch viele andere Datenreihen ersonnen werden, zum Beispiel Reihen vieler deutscher Herzöge und Fürsten, weiter waren Datenreihen ausländischer Herrscher, zum Beispiel italienischer, der neuen deutschen Reihe anzugleichen. Die verschiedenen Datenreihen mussten aber haarscharf ineinandergreifen. Das zu bewerkstelligen ist den Fälschern nicht gelungen und konnte auch angesichts der sich türmenden Schwierigkeiten niemals gelingen. Die fortwährende Ineinanderkettung und Verzahnung der verschiedensten Ereignisse hinsichtlich ihrer chronologischen Fixierung, die fortwährende Durchkreuzung so vieler pseudogeschichtlicher Handlungsfäden und ihrer Datenreihen, dieses Ineinanderschlingen hatte zum Leidwesen der Fälscher zur Folge, dass der mühsam gezimmerte chronologische Rahmen immer wieder an zahllosen schwachen Stellen gesprengt wurde. Diese Bruchstellen mussten nun nachträglich, so gut es eben ging, verkittet werden. Man erfand für diese Bruchverkittung ein besonderes Verfahren. Wo die Verzahnung der Datumsangaben nicht haarscharf ineinandergriff, nahm man seine Zuflucht zu dem Verlegenheitsmittel der elastischen Datierung. Mit dieser elastischen Datierung verhält es sich so: Immer wenn sich den Fälschern für die genaue Präzisierung der Zeitangaben Schwierigkeiten einstellten, behalf man sich damit, dass man das zu beurkundende Faktum absichtlich zwischen mehrere Jahreselemente gewissermaßen hin und her pendeln ließ. Man statuierte in einem solchen Falle zum Beispiel als Inkarnationsjahr 740, als Indiktionsjahr 741, als Königsjahr 744. Mit voller Absicht ließ man so ein Ereignis chronologisch in einem Schwebezustand. Wir kommen auf diesen Fälscherkniff im Verlaufe der späteren Untersuchung im zweiten Falle noch oft zurück und lernen dann noch zahlreiche andere Verlegenheitsmittel kennen, welche die Genossenschaft anwandte, um die immer neu auftretenden Brüche im Zahlenrahmen zu verbergen. Hier möge der allgemeine Hinweis genügen, dass alle die ungeheuerlichen Datumsangaben in den mittelalterlichen Königsurkunden mit voller Absicht hingeschrieben sind, da den Fälschern der großen Aktion angesichts der Unmöglichkeit einer haarscharf genauen Fixierung der Ereignisse nichts anderes übrig blieb, als die Datumsangaben annäherungsweise zu geben oder in zeitlicher Schwebe zu belassen. So erklärt sich die Erscheinung des rätselhaften chronologischen Wirrwarrs in den mittelalterlichen Urkunden durch die Unmöglichkeit seitens der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft, ersonnene Datenreihe so zu fundieren, dass ein fehlerfreies chronologisches Gerüst entstanden wäre.